Adam, dem armen Erdenkloß, bau ich durch Lilith eine Leiter zum höchsten Sitz des Himmels weiter. Drum hab ich die Freundin ihm gepaart, halb von seiner und halb von eurer Art, dass sie mit Liebesdorne ihn wecke, stähle, sporne. Er zu massig und sie zu fein, unvermögend jedes für sich allein. Ihr gab ich keine irdischen Waffen, sie soll begeistern, er soll schaffen. Von ihm die Kraft, die Felsen spaltet, den festen Sinn, der ordnend waltet. Von ihr die Flamme, stets bewegt, die Unruh, die das Uhrwerk regt. Durch ihre holde, schwebende Rastlosigkeit soll der Mann zu großen Taten und zu einem höheren Leben beflügelt werden. Denn der Heilsplan Gottes sieht vor, dass der Mensch als ein Vollendeter wieder in das göttliche Wesen, dem er entstammt, eingehen soll. Doch Adam murrt. Die Gefährtin, der er sich liebend verbunden hat, ist ihm zu anstrengend. Er will seine Ruhe haben und nicht immer aufgerüttelt werden aus seiner Trägheit. Die Harmonie zwischen beiden ist gestört. Das ist die Chance des Widersachers Samael. An dieser Stelle gibt die Autorin der Schöpfungsgeschichte wieder eine eigenwillige Wendung. Aus einer Rippe des schlafenden Adam erschafft Samael, nicht Gott, ein zweites Weib, Eva. Im äußersten Gegensatz zu Lilith ist Eva das klassische Weibchen. Sie betet Adam an, kann nur durch ihn leben und empfindet sich als seine ergänzungsbedürftige Hälfte. Sie weiß ihm geschickt zu schmeicheln und ihn durch ihre Hilflosigkeit an sich zu binden. Sie zieht ihn in dumpfer Sinnenlust herab und hetzt ihn gegen Lilith auf. Diese wendet sich der neuen Gefährtin zuerst liebreich zu, durchschaut aber deren Spiel und fliegt zum Himmel auf. Sie kehrt noch einmal zurück, um Adam von den Wundern des Himmels zu berichten, aber er hat im Umgang mit Eva nun das Befehlen und Herrschen gelernt und fordert von Lilith, sich ihm zu unterwerfen. Wie, Adam? Sprichst du so zu mir? Nicht Herren und Mägde gibt es hier, nur einen, dem wir alle dienen. Er ruft mich und ich bin erschienen. Um den Frieden zwischen ihnen wiederherzustellen, bittet Lilith Adam, Eva fortzuschicken. Aber er weigert sich und Eva triumphiert. In seiner Wut entfesselt Adam einen riesigen Brand und zerstört die Werkstatt, in der er sich goldene Flügel, wie Lilith sie besitzt, geschmiedet hat. An der Seite der dumpfen Erdenfrau Eva braucht er sie nicht. Nun ergreift auch Lilith der Zorn. Von Funken steht sie rot umsprüht. Die Flügel spreizen sich von selber. Verwandelt. Furchtbar scheint sie ihm. Schwester der flammenden Cherubim. Sie entschwindet ihm endgültig. Eva bleibt bei Adam und bringt ihm die verbotene Frucht. Gott zieht Adam zur Rechenschaft. Das Himmelsbild, das Cherubim verwandte, das ich zum Staub zu dir hinuntersandte, als einziges Gut ihr diesen Schleier gab und deine Treue ihr zum Stab. Sie gabst du hin, die dieses Kleinod hielt, und hast der Menschheit Erbe mitverspielt.